Sie hatte auch Himmler eingeschaltet, um die erste Audienz bei Hitler zu bekommen. Was er ihr erzählt hat, war sehr aufschlussreich. Hanna Reitsch wollte dem Führer Bericht erstatten über den Betrug bei der Herstellung neuer und geheimer Waffen. »Es ist nichts vorhanden davon«, sagte sie zum Führer. »Ich kann es versichern.« Eine große Mutlosigkeit befiel sie, als Hitler nicht darauf einging und stattdessen von anderen Dingen zu erzählen begann, von seinen Träumen, seinen zukünftigen Plänen. Überdies, wie konnte es auch anders sein? Über geheime Erfindungen wusste der Führer mehr als sie, denn diese befanden sich im Umkreis seiner direkten Kontrolle. Genau dort in der Gralsburg, wo der Stein von Ornolac entziffert worden war. Es handelte sich nicht um Düsenflugzeuge, Atombomben, Todesstrahlen V1 und V2, sondern um eine viel wirkungsvollere Waffe, eine neue geistige Wissenschaft, die der Auflösung und Wiedereingliederung der Materie, der Schwerelosigkeit, der Antigravitation, der Vimanas, der Entstofflichung und Verstofflichung des physischen Körpers und darum, sich mit Siegfrieds Tarnkappe unsichtbar zu machen. Von dem Verschwinden im Bunker, vom Paradies in der hohlen Erde, zu dem man über den Grund der Meere unter dem Eis hindurch bis zu antarktischen Oasen gelangt und von dort bis zu dem Morgenstern. Mit einem Wort, von dem wahren Unternehmen Barbarossa, dem esoterischen Hitlerismus. Nur sehr wenige Weise und einige Erwählte haben von dem Geheimnis um die Planung unter den Befehlen des Führers, des Avatar, gewusst. Vielleicht jenem unbekannten, nie zu sehenden Leiter der SS, die sich nie blicken ließen, die keine Uniform trugen und der Partei nicht angehörten und über dem Sicherheitsdienst standen. Möglicherweise auch die unsichtbaren Chefs des Thule-Ordens, des Friel-Ordens und eines anderen, noch mysteriöseren und unbekannten Ordens. Ihre Mission war es, die arische Rasse zu retten, den reinen nordischen Stamm der Lebensborne, die in der hyperboreischen Atmosphäre Geborenen und Erzogenen, untertauchend, um die Welle, die das neue Atlantis zerstören würde, vorbeiziehen zu lassen, um dann zu dem magischen, uneinnehmbaren Zufluchtsort des Südpols mit dem Führer der weißen Rasse, mit dem Mann, der kommen wird, zu gehen. Von alledem konnten die sichtbaren Leiter nichts wissen, nicht einmal Himmler, der es spät, erst am Ende entdeckte, so dass es möglich ist, dass dies die Ursache seines Abfallens gewesen ist, weil er sich nicht darin fügen wollte, dass man ihn draußen ließ, wie 600 Jahre zuvor dem sichtbaren großen Meister der Templer Jacques de Molay geschehen. Goebbels wusste es auch, doch er blieb fest in der Treue des Helden, den die Götter bewundern und beneiden, weil er, ohne zu wissen, dass er durch Wotan seinen Führer in Valhalla wiedererstehen wird, doch bereit war, sein Leben zu geben für einen Traum, für ein Ideal, für eine nicht vorhandene Blume. Voller Stolz hat er zur Auferstehung des Mythos beigetragen. Im militärischen Taschenlexikon Fachausdrücke der Bundeswehr von K.H. Fuchs und F.W. Kölper, Athenäum Verlag Bonn, Bad Godesberg 1958, erscheint in dem Abschnitt Fliegen, der Luftwaffe gewidmet, wie zum Lexikon der Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland gehörend das Wort UFO, das sich auf unbekannte Flugobjekte bezieht. Unbekannte fliegende Objekte, Unknown Flying Objects. Man enthüllt dort, dass das Dritte Reich 1944 ein fliegendes Objekt hergestellt hätte, das die Form einer Scheibe hat, deren Abbildung im Profil und von oben wiedergegeben wird. Die Scheibe war in der Lage, mehr als 2000 Stundenkilometer zurückzulegen und in wenigen Minuten vom Erdboden bis zur Höhe von 12.000 Metern aufzusteigen. Die in meinem Besitz befindliche Ausgabe sagt nichts darüber aus, ob dieses Fahrzeug nach dem Kriege in russische oder nordamerikanische Hände gelangt ist, weil es nicht gefunden wurde. Das war 1944. Die Hitleristen hatten ein Vimana, ein Astra, gebaut, jenes fliegende Objekt, von dem uns das Ramayana, das Mahabharata und auch Homer spricht, das von einem melodischen Ton, ein Mantra, angetrieben wurde, welches die Gedanken und das Empfinden der Menschen wahrnehmen konnte. Seitdem, Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges sind sie von vielen Menschen auf der Erde gesehen worden und diese können bestätigen, dass sie den Eindruck hatten, dass jemand von den Scheiben aus ihre Gedanken liest und ihre Gefühle mitempfindet. Sicher sind mächtige telepathische Kräfte am Werk, dieselben, die es möglich machten, den hyperboreischen Talisman zu entziffern, jenen Smaragd mit den eingravierten Formeln der alten Wissenschaft und der sich aus Luzifers Krone oder der Irmins während seines Sternenkampfes gelöst hatte. Die geheimen und unbekannten Waffen, die nicht zum Einsatz gekommen waren, sind von denen mitgenommen worden, die in den Vimanas, den UFOs, den OVNIs abgereist sind. Die Feinde wissen dies, denn weder Russen noch Nordamerikaner haben sich der Vimanas bemächtigt. Hitler ist mit diesen abgereist. Aus dem Grunde, das Geheimnis, das alle Erscheinungen von UFOs umgibt und der Befehl der unsichtbaren Regierung, alles zu verschweigen, was man darüber weiß. Zum Beispiel Chile. Als ein Gefreiter des Heeres sich einem UFO gegenüber befand, während er eine nächtliche Patrouille in der nördlichen Wüste anführte, ist danach von Journalisten aus der ganzen Welt aufgesucht worden und sie boten ihm Tausende von Dollar für ein exklusives Interview. Er hat sich aber immer geweigert. Die chilenische Militärmission in Madrid, immer wieder von interessanter Seite danach gefragt, erklärte, dass der Fall gar nicht bestätigt worden sei, obwohl die erste Bekanntgabe darüber ganz offiziell durch das Oberkommando erfolgt war. Jener Gefreite war für mehr als eine Viertelstunde aus der Sicht seiner Patrouille verschwunden, als er auf ein UFO zuging. Ganz plötzlich war er wieder erschienen, auf dem Boden sitzend, sein Bart war gewachsen und seine Uhr um 3 Stunden vorgerückt. Er konnte sich nicht mehr erinnern, was ihm seit seinem Verschwinden zugestoßen war. Daraufhin erhielt er den Befehl, falls ihm Ähnliches nochmal widerfahren sollte, sich unverzüglich mit dem Staatspräsidenten in Verbindung zu setzen. Den Bericht über diesen Vorfall habe ich aus einer unmittelbaren und absolut vertrauenswürdigen Quelle erhalten. Während der letzten Offensive der SS in den Ardennen, die bis ins kleinste Detail von Hitler geleitet wurde, laut Bericht von Skorzeny, der auch bedeutenden Anteil daran hatte, hat die SS bei Beginn geheime, neue Waffen gebraucht. Das ist von der Weltpresse bekannt gegeben worden. Sie verschwanden jedoch plötzlich, ohne Spuren zu hinterlassen, wie im Falle des chilenischen Gefreiten. Ob Hitler den Befehl erhalten hatte, sie nicht weiter einzusetzen? War es schon nicht mehr erforderlich, den Krieg auf diese Weise zu gewinnen? Hatte der Avatar eine andere Geschichte auf anderen Ebenen vorbereitet, die in dem Zauber seines Verschwindens und seiner künftigen Wiederkehr bestand? Kurz vor der Ardennenoffensive hatte die Stimme zum Meister gesagt: Der Himmel hat Hitler erlaubt, eine sehr überraschende Handlung zu vollziehen. Ich erinnere diese Worte sehr genau, so als ob ich sie eben gehört hätte. Ich glaubte immer, sie hatten sich auf den Angriff in den Ardennen bezogen, wo es beinahe gelungen ist, die alliierten Kräfte der Engländer und Nordamerikaner von Neuem ins Meer zu jagen. Doch heute denke ich, dass sie sich auf die Abreise Hitlers mit seinen wahren besonderen Kräften in einem Unterseeboot oder einem UFO bezogen haben. Ich neige letzteren zu, in einem Vimana. Auf jeden Fall, wenn es nicht so war, werden diese fliegenden Scheiben bis zur Vollkommenheit fertiggestellt worden sein, in der uneinnehmbaren Zufluchtsstätte des Führers, in seinem irdischen Paradies, das die hyperboreischen Führer vorbereitet hatten für die letzte Vollstreckung des Schicksals, in Paradesha, im südpolaren Hyperborea. Dort wird er jedoch nicht mehr sein, denn das Paradies hat aufgehört, irdisch zu sein. Die Vimanas, die Astras werden ihn schon lange zu anderen Sternen gebracht haben, mit der Geschwindigkeit und in der Richtung des Swastika Levogira. Vielleicht befindet er sich nun in dem echten Zuhause der alten Hyperborea, in der ursprünglichen Heimat der Arier und der weißen Götter, des grünen Strahls, durch die Tür des Morgensterns Oyehue gehend und durch die schwarze Sonne.